Stimmen ins Grün der Wasserfläche geritzt. Fliederlos ist dein Haar, dein Antlitz aus Spiegelglas. Stimmen vom Nesselweg her. Ein Wort, an das ich dich gerne verlor, das Wort nimmer. Stimmen nachtdurchwachsen, Stränge, an die du die Glocke hängst. Kennt noch das Wasser des südlichen Bug, Mutter, die Welle, die Wunden dir schlug? Stimmen, vor denen dein Herz ins Herz deiner Mutter zurückweicht. Ich ritt durch den Schnee, hörst du? Ich ritt Gott in die Ferne, die Nähe, er sank. Es war unser letzter Ritt über die Menschenhürden. Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras auseinandergeschrieben, die Steine weiß mit den Schatten der Halme, lies nicht mehr, schau, schau nicht mehr, geh. Paul Celan, Dichter. Mitte der 70er Jahre habe ich begonnen zu studieren an der Universität in Wien und habe dort zum ersten Mal Gedichte von Paul Celan gesehen und gehört und dann auch gelesen, und die waren alle aus dem Gedichtband Lichtzwang. Peter Waterhouse, Dichter. In der Schule in Deutschland ist mir der Name gar nicht einmal begegnet. Und in dieser Situation in der Universität, da war ich ein Anfänger im Studium, glaube ich, und ich habe den Autor gewählt wegen des Namens. Ich wusste ja nicht, wer das ist. Da waren Namen, die ich kannte, zum Beispiel Ingeborg Bachmann. Es war ein Seminar über Gedichte. Und da gab es auch diesen Namen, den ich gar nicht aussprechen konnte. Ich wusste nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird. Und ich dachte mir, ich will das, was ich nicht kenne. Dazu studiere ich vielleicht. Und so rätselhaft wie der Name war, so rätselhaft schienen mir dann die Zeilen, die ich als junger Anfänger und Leser gesehen habe. Geh, deine Stunde hat keine Schwestern, du bist zu Hause. Ein Rad, langsam, rollt aus sich selber, die Speichen klettern auf schwärzlichem Feld. Die Nacht braucht keine Sterne nirgends, fragt es nach dir. Ich hatte dann in dieser Anfängerzeit ein großes Interesse an allem, was ich nicht verstehe. Insofern bin ich gerne bei Lichtzwang geblieben und bei den späten Gedichten. Und hatte dann den Eindruck tatsächlich, dass die sogenannten früheren Gedichte zugänglicher sind. Und mit der Zeit und eigentlich auch jetzt heute mache ich die Erfahrung, dass die frühen Gedichte nicht zugänglich sind und mir die gleichen Schwierigkeiten bereiten oder die gleichen Fragen stellen. Ich bin der Meinung, dass, glaube ich, kaum einem Dichter so viel Unrecht seitens der Germanisten angetan wurde wie Paul Celan und dass daher auch die Scheu rührt. Er wird immer als hermetisch und verschlossen dargestellt, als auch unverständlich. Das heißt, auf dieser Seite gibt es schon eine Scheu, dass man sich den Texten einfach verstandesmäßig nicht gewachsen fühlt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Scheu, die diese Texte eröffnen. Und zwar habe ich immer das Gefühl, es sind sehr private, intime Räume und es ist schwer, darüber zu sprechen. Die Texte sagen, was sie sagen, und es ist schwer, denen noch was hinzuzusetzen. Oder mir fällt das schwer und ich möchte das eigentlich auch selten. Nancy Hünger, Dichterin. Also bei der Interpretation habe ich manchmal den Eindruck, die verlässt sich nicht so sehr auf das Zuhören, schon eher auf das Zugreifen und habhaft werden. Und das Zuhören ist was anderes. Stimmen im Innern der Arche. Es sind nur die Münder geborgen. Ihr Sinkenden hört auch uns. Es gibt einen klaren Ursprung meiner Nähe zu Celan. Zum ersten Mal von ihm gehört habe ich in meinem Studium. Und mein Lehrer war Werner Hamacher, der wiederum ein Schüler war von Peter Sondi, eines der ersten Kommentatoren der Gedichte von Celan. Und seitdem lassen mich diese Gedichte nicht mehr los. Celan ist für mich ein Lebensautor. Ich werde ihn aus meinem System niemals abstoßen können, auch wenn diese Versuche ja da sind, ihn abzustoßen, mich zu verselbstständigen, im Versuch, eine eigene Stimme zu entwickeln. Aber diese Auseinandersetzung mit diesem Lebensautor, dieses permanente Geistergespräch, ergibt am Ende ein Zwischen der Auseinandersetzung, des Dialogs und eben auch der Lyrik und der Poesie. Alexandru Buluc, Dichter. Jedes Mal, wenn ich mich seinen Gedichten annähere, habe ich das Gefühl, sie niemals verstehen zu können. Es gibt eine schöne Wendung von Celan in einem Gespräch mit Hugo Huppert. Dort spricht er von einem entferntem Verstehen. Das ist ein Paradoxon, weil so etwas kann es im Grunde auch gar nicht geben. Es gibt immer ein Verstehen oder ein Nichtverstehen. Was bitte ist ein approximatives Verstehen? Ausnahmsweise glaube ich aber, dass genau diese Wendung auf diese Dichtung zutrifft. Drüben, erst jenseits der Kastanien, ist die Welt. Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen, und irgendwer steht auf dahier. Den will er über die Kastanien tragen. Bei mir ist Engel süß und roter Fingerhut bei mir. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Dann halt ich ihn, dann muss er sich verwehren. Ihm legt mein Ruf sich ums Gelenk. Den Wind hör ich in vielen Nächten wiederkehren. Bei mir flammt Ferne, bei dir ist es eng. Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Doch wenn die Nacht auch heut sich nicht erhellt und wiederkommt der Wind im Wolkenwagen, bei mir ist Engel süß und roter Fingerhut bei mir. Und will ihn über die Kastanien tragen. Dann halt ich ihn nicht hier. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Für mich, unabhängig von meiner, sagen wir mal, biografischen Verbindung über die Großmutter zu Czernowitz, ist dieses Gedicht für mich darum wichtig, weil in der Einkleidung des einen oder anderen Zitats eine stadtgeografische Gegebenheit zur Sprache kommt, die den jungen Paul Celan betrifft, den Paul Antschel, in seinem Aufwachsen in Czernowitz, in seinem Verhältnis zur nachmaligen Edith verheirateten Silbermann, und im Grunde einen Weg beschreibt, den er oft in der Woche gegangen ist von seinem Zuhause in das Haus von Edith Silbermanns Vater, der als Advokat in Czernowitz arbeitete und eines der größten Häuser in einem Neubau-Villengebiet hatte und über eine unglaubliche Bibliothek verfügte. Und das war die Welt, die dort begann. Wenn er diese Straße gegangen ist, es stieg leicht an, gab es auf der linken Seite ein kleineres Haus, ein bisschen verwahrlost, von einem jüdischen Lehrer. Und an der Grundstücksgrenze standen Kastanien. Und was für mich so auf gute Weise bestürzend war in diesem Gedicht ist, dass, und das ist sehr, sehr, sehr, sehr oft bei Celan, Realien, fassbare Realien in der Genauigkeit ihrer Beschreibung ins Gedicht so wechseln, dass sie wie ein Rätsel erscheinen, was sie gar nicht sind. Er geht die Straße hinauf, er sieht die Kastanien und er weiß, jenseits dieser Kastanien beginnt für mich die Welt. Dies ist nur erschließbar, wenn man sich wirklich mit einem Gedicht beschäftigt, und dazu gehört meiner Meinung nach auch, herauszufinden, wenn da irgendwie in dem Gedicht so ein Angelhaken drin ist, herauszufinden, Moment, wo ist das geschrieben, von was ist die Rede? Nicht nur, was ist da erzählt, sondern von was ist die Rede? Wo kommt das her? Und dann bekommt ein solches Gedicht jenseits des Körpers als Text noch einmal einen historischen, einen biografischen Körper. Rainer René Müller, Dichter. Das ist ein ungemein reiches Gebilde und es ist mir sehr nah. Zumal es gibt im Gedicht dieses mehrfache Zitieren des Heimchens. Und man sollte, könnte, müsste, dürfte daran denken, dass wir das Heimchen bereits im platonischen Dialog Phaidros vorfinden, wo das Heimchen, als solches auch genannt, stellvertretend für den Dichter fungiert. Ich glaube, man muss, um ein Gedicht zu verstehen, sehr wenig wissen. Man braucht ein waches Ohr, man sollte gut zuhören. Das Erste, das ist doch das Schönste an Gedichten überhaupt, dass sie über den Klang sich vermitteln tatsächlich und weniger an den Inhalt gebunden sind. Also das halte ich für eine Qualität, für eine Stärke und nicht für einen Mangel. Wenn man die Frage an das Gedicht stellt und einen Wissensbedarf hat, dann kann es nützlich sein, sich zu informieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Gedicht auch ohne diesen Hintergrund ganz wunderbar funktioniert, weil dieses existenzielle Ausgesetztsein zum Tragen kommt. Und das ist ganz unabhängig von diesen geschichtlichen Vorfällen. Und das ist genauso aktuell heute wie damals. Irgendetwas vielleicht in den Gedichten wehrt sich gegen Kognition oder wie man das nennen soll und wünscht vielleicht Verspieltheit, Inszenierung, Aussprechen, die Dinge aussprechen und irgendwie nichts mitnehmen können. Diese Gedichte zeigen dir, wie du verlierst. Das, glaube ich, ist das, was sich gegen die Interpretation so zur Wehr setzt in den Gedichten. Verlieren und verlieren. Auch vergessen. Die Epiphanie des Vergessens oder so. Das Buch heißt ja nicht Vergessen und Erinnern, sondern Monodgedächtnis. Und in dem Titel, finde ich, passiert schon etwas Interessantes, weil Gedächtnis wahrscheinlich eher ein Abstraktum ist oder ein Begriff. Und Mon ist kein Begriff. Also da ist im Mon ein bisschen mehr los als im Gedächtnis, glaube ich. Der Mon lässt sich nicht so gut benennen. Das Gedächtnis kann man als Gedächtnis bezeichnen. Aber Mon weiß man nicht. Ja, es ist eine Metapher, aber es ist nicht nur eine Metapher, sondern es ist auch ein Zögern davor, der Sache einen Begriff zu geben. Also da liegt im Mon ein Verlieren. Das Gedicht eine ineinander klingelnde Anwesenheit, ein Glück. Oder im großen Unglück klingelt es ineinander und aneinander und läutet und lautet und läutert und so fort. Man nennt es Glück. Man nennt es Glück, vielleicht auch Trauer. Man nennt es Glück, das Hinhauchen von Dolden im Juni, Holunder etc., das Ganze, es kreucht und fleucht. Man nennt es Glück, den Hagelschlag in die Kirschen, es ist ein Sirren in der Luft, wenn du um die Kirche gehst, hier, wenige Schritte, dann fällt dich alles an, kurz nur, bevor die Lindenblüten platzen, dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Im Zitat findet's dich immer, du bist eins. Man nennt es Glück. Man nennt es Glück, das Ergriffene, das Ableben auch, so, als wäre nichts. Und doch ist alles da, beobachtet, gesehen. Liegen ineinander wie zwei Muschelschalen, Saint-Jacques. Auch das ein Heranwachsen, man nennt es Glück. Ich möchte aber gleich was dazu sagen, weil ich ja oft, womit ich gar nicht so froh bin, immer wieder in die Nähe der Celanschen Diktion gerückt werde. Der Punkt ist für mich, dass in dem Augenblick, da ich es zitiere, für mich auch in der Entfernung eine methodische Annäherung erfolgt, mit dem doppelten Hinweis auf die dahinterliegende Grundfigur bei Plato. Es ist ein großer Unterschied, ob ich lese Heimchen zirpen, tatata, ich weiß, woher es kommt, oder ob ich wirklich als Erfahrung, als biografische Erfahrung den Gesang des Heimchens im Ohr habe. Als dieses Gedicht entstand, in der Behausung, in der ich zu Hause war, ich war sehr, sehr froh über die Situation, dass in diesem Haus an 2, 3 wärmeren Stellen tatsächlich Heimchen lebten, die mit ihrem unbeschreiblichen, für mich wunderschönen Schrillton einen Gesang erzeugten, der so jenseits von jeder instrumentalen Musik war und mir immer im Hinblick auf ihren Namen Heimchen in meiner doch sehr zerfransten Biografie etwas wie Zuhause vorgesungen haben. Ich habe ja immer weiter und weiter Celan studiert und mein Germanistikstudium wurde ja dann ein Celan-Studium. Ich hatte aber am Anfang das Gefühl, das, was ich schreibe, hat mit Paul Celan gar nichts zu tun. Obwohl ich ihn viel gelesen habe und ja dann auch eine größere Arbeit über ihn geschrieben habe. Aber beim eigenen Schreiben dachte ich, glaube ich, nicht so sehr an Celan. Seid gegrüßt, Rose. Erbarmt euch, hab euch verwechselt. Gestern für wen denn gehalten? Einen Stein im Vogelzug. Der war ein Wasservogel und ich im Kehlsack eine wurzellose Zwerglinse, um an anderen Orten, in anderen Wassern zu blühen. Habt Gnade mit mir Verborgenem. Ich bin der Herr, der bei euch und bei ihr zugleich gewesen. Wir flogen Karpatenhügel entlang über den südlichen Bug, den bukowinischen Fragen, wo Heimat beginne, Erinnerung ende, glaube ich die Fragezeichen. Wir flogen über Holzrauch von Klöstern, über liturgische Rufe aus Stundentrommeln von Mönchen, Tuaka-Klänge spannten eine Himmelsleiter auf uns zu und über uns hinaus. Ein Stundenholz ist ein Glockenersatz. In der orthodoxen Kirche benutzt man eher das Stundenholz und nicht die Glocke. Es ist ein Brett, auf das der Mönch draufklöppelt und damit zum Gebet ruft. Es ist ein Terminus technicus aus der Musikgeschichte. Und übrigens auch bei Celan kommt dieses Wort vor, aber nicht in diesem technischen Sinn. Es ist ein kurzes Gedicht mit dem Titel »Eine Hand« und dort heißt es »Der Tisch aus Stundenholz mit dem Reisgericht und dem Wein. Es wird geschwiegen, gegessen, getrunken. Eine Hand, die ich küsste«, leuchtet den Mündern. Es ist ein Zufall, dass diese Vokabel sowohl bei Celan als auch bei mir vorkommt, aber es freut mich, dass ich das auch bei ihm gefunden habe. Ich habe vor, dieses Wort Stundenholz zum Titel meines nächsten Gedichtbandes zu erheben. Nun wurde mir empfohlen, das nicht zu tun, weil dieses Wort ein kitschiges Wort sei. Oder mir wurde empfohlen, dieses Wort im Titel in Anführungszeichen zu setzen, damit ich zeige, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, dass es kitschig sei. Und aufgrund dessen, dass Celan gerade auch in der Forschung sich diesen Vorwürfen ausgesetzt findet, ein Autor des Kitschs zu sein, hört man bei solchen Wörtern, bei solchen Komposita wie Stundenholz, also Stunden und Holz, immer auch Kitsch heraus, aber ich sehe das ganz anders. Celan und Kitsch in eins zu denken, halte ich für sehr unreflektiert und auch in gewisser Weise, was die historischen Debatten anbelangt, sehr gefährlich. Wir alle kennen Adornos berühmtes Verdikt, das vor allen Dingen zwischen Celan und Adorno auch zu großen Konflikten geführt hat und wo es eben auch um die Ästhetisierung und damit auch die Gefahr des Kitsches geht, was Leid und Schmerz anbelangt. Ich bin eine dezidierte Freundin des Pathos und würde Celan niemals des Kitsches verdächtigen. Und ganz im Gegenteil, ist etwas, das mir heutzutage fehlt. Auch durchaus solche Wörter wie Seele oder Herz würde ich nicht scheuen, egal wie schwierig sie sind oder wie groß die Fallhöhe ist. Und wenn wir jetzt Pathos übersetzen und sagen, es ist das große Gefühl, dann ist auch tatsächlich ganz oft das große Gefühl etwas, das mir in zeitgenössischer Dichtung manchmal fehlt. Nicht immer. Ich liebe an der zeitgenössischen Dichtung ihre Vielsprachigkeit, ihren Möglichkeitsreichtum vom Spielerischen bis hin zum strengen Vers. Und trotzdem denke ich ganz oft, dass das Gedicht heutzutage sehr Zynismus, Sarkasmus und Ironie ausgesetzt ist und ich mir manchmal wirklich so eine Art Gegenbewegung wieder wünschen würde, wo Paul Celan, glaube ich, auch ein gutes Antidot ist zu diesen manchmal auch sehr diskursiven, abgeklärten Texten. Nähe der Gräber. Kennt noch das Wasser des südlichen Bug, Mutter, die Welle, die Wunden dir schlug? Weiß noch das Feld mit den Mühlen inmitten, wie leise dein Herz deine Engel gelitten? Kann keine der Espen mehr, keine der Weiden, den Kummer dir nehmen, den Trost dir bereiten? Und steigt nicht der Gott mit dem knospenden Stab den Hügel hinan und den Hügel hinab? Und duldest du, Mutter, wie einst, ach, daheim, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim? Es ist ein Gedicht über die Region um Michailowka. Im Lager Michailowka kamen die Eltern von Paul Celan um. Sie wurden ermordet. Und ich glaube, das ist auch der Hinweis des Titels. Nähe der Gräber bedeutet gleichzeitig, dass es kein Grab gibt, aber dass man davon ausgehen muss, dass dort irgendwo diese menschlichen Überreste der Familie liegen. Man kennt ja die Erzählungen von den Knochenhaufen, man kennt ja die Bilder, die Dokumentationen, die zeigen, wie Menschen in dieser furchtbaren Zeit verrichtet wurden, namenlos, anonym, sozusagen geschichtslos, der Erde oder dem Verschwinden anheimgegeben wurden. Und Michailowka, Bug, das sind Örtlichkeiten, Orte, die daran erinnern. Es gibt diese schöne Wendung von Celan, man solle immer eingedenk der Daten schreiben. Auch hier wird eingedenk der Daten geschrieben und paradoxerweise rhythmisch und sich reimend, obwohl gerade das Gedicht sich dafür ausspricht, den Reim mehr oder weniger wegzulassen. Celan wird bis zuletzt Reime verwenden, natürlich alle möglichen Reimarten, unreine Reime, jede mögliche Klangfigur. Es gibt ja eine Stelle in der Rede zum Bremer Literaturpreis, da sagt Celan über seinen Lebensweg, der ihn eben nach der Ermordung seiner Eltern aus Czernowitz über Wien nach Paris geführt hat, erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine, die Sprache. Wie liest du denn diese Stelle? Meint er allgemein Sprache als Fähigkeit zur Artikulation, Sprache als Dichtung oder doch die deutsche Sprache, von der sie hier auch heißt, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim? Norbert Hummelt, Dichter, Fragesteller. Er hat ja an dieser Sprache festgehalten, die eben seine Muttersprache war. Er hat sich auch dem Horror dieser Sprache ausgesetzt. Ich glaube, es ist alles zugleich. Es ist die Sprache im Allgemeinen, es ist die deutsche Sprache, es ist die Sprache als Reim, es ist die Sprache als symbolische Ordnung, in dem Einzigartigkeiten unterdrückt werden und auch Reime unterdrücken Einzigartigkeiten. Wenn man sagt, man muss an diesem Datum eine Sache gedenken, dann wiederholt sich dieses Datum ja, genauso wie ein Reim etwas wiederholt in diesem Gedicht »Nähe der Gräber«. Trifft sich für meine Begriffe Form und Inhalt. Wenn man wie Celan so früh mit dem Tod konfrontiert ist, wenn man wie Celan im Arbeitslager malochen musste, dann wird man ein Leben lang vom Tod her schreiben. Auch wenn Celan, es ist dokumentiert, dass er gerade nach dem Krieg ein sehr lustiger Geselle war, dass er sozusagen versucht hat, diesen Schmerz, diese katastrophale Familiengeschichte zu verdrängen. Erst allmählich entwickelt er sich zu diesem, was von außen als ein absoluter Ernst wahrgenommen werden kann. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. In der Schule mit der Todesfuge tatsächlich ist mir Celan zum ersten Mal begegnet. Es ging hauptsächlich darum, das Gedicht auseinanderzunehmen und zu zerstückeln und zu verstehen, welche Allegorien, Chiffren oder Anspielungen auf die Shoah hinweisen. Und das Problem ist, dass die Todesfuge als Matrize genutzt wird, also weniger als Gedicht noch wahrgenommen wird, sondern eher wie eine Folie, die sich halt welch ein Euphemismus, aber halt auf den Holocaust legen lässt und vermeintlich dechiffrieren lässt. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Vielleicht hat er sich gefürchtet vor dem Gedicht, weil es so oft verstanden wurde. Also es war ein Gedicht, das stand als Zeichen für etwas, was mich verlockt, immer weiterzuarbeiten und weiterzulesen, zu denken, ist, dass die Gedichte nicht so rückführbar sind auf ein historisches Ereignis oder historische Untaten oder auf das Vergangene. Das Gedicht Todesfuge hat vielleicht mit der Schwierigkeit zu tun, dass es auf etwas bezogen wird, auf ein vielfaches Töten, das in der Geschichte geschehen ist. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Im Jahr 1967 kam vom Fischer Verlag ein kleines blaues Heft, so in einem Format etwa wie ein Vokabelheft, in den Handel. Es hatte einen blauen Umschlag, leicht marmoriert, und da war eine Auswahl von Celan-Gedichten, auch die Todesfuge. Und wir hatten hier in Heidelberg auf dem Gymnasium eine extrem gute Deutschlehrerin, die hat uns jungen Leuten dieses Büchel gegeben und wir haben das im Unterricht besprochen. Und das war 1967 das erste Mal, dass ich dieses Gedicht Todesfuge lesen konnte. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Da ich, und das lässt sich jetzt, wenn wir darüber sprechen, nicht vermeiden, da ich innerhalb der Familie einen Täter habe, der möglicherweise das Gleiche getan hat, wovon in der Todesfuge die Rede ist, die Rüden herbeipfeifen, Grab tiefer, stech tiefer, diese Geschichten, habe ich dieses Gedicht sofort als in der Kleinheit meiner Person damals sofort auf mich bezogen und mir war klar, es gibt in deiner Familie jemanden, der genau das getan hat, wovon hier die Rede ist. So dass ich niemals in den ganzen Jahren danach eine positive Unbefangenheit hätte entwickeln können in der Rezeption dieses Gedichtes. Ich halte es für einen Skandal, dass man dieses Gedicht im Bundestag deklamiert, weil ich der festen Überzeugung bin, dass kein Mensch, man kann so etwas nicht machen, es geht nicht mehr. Und ich weiß, welche Rolle es spielt. Ich weiß, was darüber geschrieben worden ist, ganze Bibliotheken. Ich will nicht mehr. Ich kenne ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieses Gedichtes. Ich weiß, dass es Veränderungen gegeben hat. Ich weiß, es gibt einen im Hintergrund liegenden Streit bezüglich der Autorenschaften. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Es funktioniert vielleicht in der Todesfuge nicht. Vielleicht ist auch das, was Celan dann vorsichtig gemacht hat, dass gerade dieses Gedicht so einen Ruhm bekommen hat. Und es ist vielleicht das Gedicht, das die Engführung nicht zustande bringt, und das nicht potenziell werden kann, was ja in diesen anderen Gedichten überall spürbar ist. Ja, auch diese zwei Schlussverse, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, die zwei Zeilen am Ende rücken ja diese beiden sehr unterschiedenen in eine Parallele. Nach dem gefügten und gefugten Wechsel des Gedichtes gibt es auf einmal diese Parallelführung am Ende und Engführung, könnte man fast sagen, mit dem anderen Gedicht. Aber ist dieser Moment des Überspringens von Vergessen und Vergangenheit in Gegenwärtigkeit und in Potentialität, ist das in diesem Gedicht geschehen oder nicht? Und vielleicht hat Celan das Gedicht zurückgestellt immer wieder, wollte es auch nicht in Schulbüchern abgedruckt sehen, weil dieser Ruhm des Gedichts vielleicht ganz missverständlich war. Für mich war ausschlaggebend immer, hier zu, bei anderen Gedichten auch, aber hier besonders, ausschlaggebend war bereits sehr früh, dass es in diesem Gedicht möglich war, jetzt unabhängig seiner historischen Begründung, also seines Stoffes, wovon die Rede ist, vom Material her, vergleichbar den Gemälden von Bacon, die äußerste Brutalität in die pervertierte Sangbarkeit zu bringen und das Ganze noch als Zitat zu gestalten. Man könnte denken, naja, durch diese Vermischung oder Vermengung würde etwas geschwächt, aber man erreicht im Grunde eine Verstärkung dessen jeweils, was im Gedicht geredet wird, gesprochen wird, geschrieben wird. Und von daher habe ich einen, sagen wir mal, vielleicht unorthodoxen Zugang zu diesem Gedicht, das ich eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit mehr hören will. Und eben, das ist etwas, was mich, seit es mir so mit 12, 13 Jahren völlig klar war, was da in der Familie passiert. Das war der Stiefvater. Ja. Und diese Ungeheuer, lassen wir, es ist grauenvoll. Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander. Wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Paul Celan spricht ja in seiner absolut großartigen Rede zum Büchnerpreis darüber, dass das Gedicht immer ein Gegenüber sucht, einen anderen, ein Du. Und er ist ja auch einer, der radikal immer auf dieses Du im Gedicht gezielt hat. Und ja, in gewisser Weise fühle ich mich angesprochen oder fühle mich in dieses Gespräch eingebunden. Es gibt kaum ein dichterisches Werk, in dem ich mich so zu Hause fühle, ohne es letztgründig zu verstehen. Ich will das eigentlich auch gar nicht. Ja, ich fühle mich angesprochen und ich fühle mich, wie gesagt, in dieses Gespräch involviert, das viele Fragen umkreist, die mich eben auch beschäftigen oder in seiner radikalen Existenzialität mich bewegt. Das liegt hauptsächlich natürlich an den Gedichten. Das liegt natürlich auch, ob ich es will oder nicht. Also ich scheue mich immer vor Biografismus oder intentionalen Fehlschlüssen, aber natürlich liegt es auch an dieser bewegten, tragischen Liebesgeschichte von Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Also Herzzeit, wer das gelesen hat, weiß, wie radikal Lieben und auch Fehllieben geht. Wenn ich an dem Haus in der Beatrixgasse vorbeigehe, das geschieht täglich, denke ich nicht dran. Also diese ganze biografische Lesart, der misstraue ich. Ich kann nicht an diese Begegnung wirklich denken, weil ich nicht dabei war. Ich sie nicht kenne. Sie mit Gewissheit hier eingelagert ist, das will ich überhaupt nicht in Zweifel ziehen, aber über Celan und Bachmann und ihre Liebe und Beziehung zu sprechen, das wäre für mich irgendwie eine Schamlosigkeit. Das Gedicht spricht gerade so nicht, dass man sagen kann, ach ja, das ist Ingeborg hier. Die Beziehung der beiden war ja nicht das, was wir hier im Buch sehen, das ist hier ja ein Werden. Ich glaube, das Gedicht beschreibt nicht Phänomene von Vergangenheit, sondern zündet Gedächtnis an mit Vergessen, um über etwas zu sprechen, das wir nicht Vergangenheit nennen können. Aber Liebe ist auch ein wichtiger Begriff, der mit Paul Celan zu tun hat. Also Liebe kommt in seinen Gedichten auch immer als schonungslose existenzielle Erfahrung vor. Das ist natürlich auch etwas, das mich beeindruckt und überhaupt die großen existenziellen Erfahrungen wie Tod, Liebe, all das steht ja quasi im Zentrum seiner Poesie. Corona, finde ich, steht solitär als Liebesgedicht per se und als eines der schönsten, das ich kenne. Aber natürlich, wie gesagt, bin ich davon nicht befreit. Ich versuche es natürlich davon befreit zu lesen. Aber mein Geist wird ganz oft von der Lektüre unterwandert, also wie zum Beispiel des Briefwechsels. Ruf mich, liebste Wunde, für D. Ich klinge dir meine blauen Glocken und lege 503 Blätter in unsere Fremde. Ich sage, dieser Baum ist dein für so lange, denn unser beider Tod ist wahrscheinlich. Ich schreib, bitte bleib und sitz und lies mich. Ich habe noch Buchstaben unter der Beuge, du hast Augen genug für meine Hingabe, und ich tue eines auf unsere Bangigkeit. Bist du einmal nicht bei mir, fließt aus mir das schwarze Meer und ich verschwimme davon. Bist du nicht, dann ist das Wasser ein Abgrund, über den kein Holzschiff trägt. Du musst die rufen, die du im Wasser weißt, und heimholen aus der Finsternis. Die Fische haben Glück gehabt und schwimmen einfach über die Steine auf meiner Brust wachsen zu. Ruf mich, Wunde, damit ich dir gestehen kann, dass es die schönste ist. Mir genügt ein Wort aus deinen Augen und ich finde den Weg und schmiege mich blau in deine Hände zurück. Es verarbeitet, wie gesagt, ganz viel aus Herzzeit. Also Celan hat ja die Gedichte immer mit für D. oder für dich gewidmet. Damit beginnt das schon. Es gibt ja diese schöne Stelle im Briefwechsel, wo Ingeborg Bachmann auch sagt, sie traut sich einfach nicht zu sagen, dass es die schönste Liebe ist, weil dann wäre die Liebe quasi gleich in Gefahr und wieder dahin. Und ansonsten sind da einige Anspielungen drin. Also ihr Baum und auch mein Baum ist das, ist die Paulowina, der Blauglockenbaum, der einmal in Weimar steht und natürlich auch in Paris, wo die beiden sich trafen und in Edenkoben. Es gibt viele Koinzidenzen zwischen meinem kleinen bescheidenen Leben und diesem Briefwechsel, die einfach mehr oder minder eingeflossen sind. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Das ist ja auch etwas, das an Celan so beeindruckt und das wir ja schon fast verlernt haben. Also viel von dem Vokabular, das er benutzt, steht ja heute schon unter Generalverdacht und ist kaum noch zu gebrauchen. Man will es auch nicht mehr gebrauchen. Herz gehört definitiv dazu, auch das Wort Liebe, auch das Wort wahr kommt ganz oft in Celans Dichtung vor. Und das ist auch etwas, das mich ergreift. Also es gibt so eine Tendenz zur schonungslosen Wahrhaftigkeit in diesen Texten. Und dazu würde ich auch das Herz eben zählen. Also keine Koketterie. Und das ist ja auch interessant, dass man Celan der Hermetik zugeschlagen hat. Ihm selbst, glaube ich, wäre das ganz artfremd gewesen. Und es gibt ja auch Textbeispiele, Belege, Briefstellen, wo er das Ganze der Pose bezichtigt. Und ich glaube, da herrscht eben auch ein großes Missverständnis. Vielleicht sind diese Gedichte erratisch oder dem Dunklen zuzuschlagen. Und gute Gedichte sind das sehr oft. Das trifft nicht nur auf Celan zu. Aber hermetisch halte ich doch immer noch für den falschen Begriff. Diese letzten Zeilen, die dann kommen, es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, die haben mich viele, viele Jahre begleitet. Ich habe eine Zeit lang einen Einkaufsweg gehabt, da musste ich an einer Industriemauer vorbei, hier im Heidelberger Industriegebiet. Und da hatte jemand, es ist mir bis heute einfach sehr rätselhaft, hatte jemand sehr gut schabloniert, genau diesen Satz auf eine Mauer gesprüht, es wird Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, ist für mich, wenn man mich fragt, die Poesie zu definieren, würde ich diesen Satz nehmen. Fertig. Aber wenn ich sagen soll, was macht ein Gedicht von Celan aus? Jede Zeile, was mich jedenfalls beschäftigt, das ist die Ekstase von Vergessen oder Mohn. Wenn Mohn ekstatisch wird, wird er zu Erinnerung. Und wenn Erinnerung ekstatisch wird, wird sie zu Mohn oder Vergessen. Also dieses Überfließen können in das andere, das einen in das andere, das Gleichsein des Verschiedenen. Wenn ich das als eine besondere Leseerfahrung beschreibe, dann sehe ich das in jeder Zeile. Im Spiegel ist Sonntag. Ich weiß nicht, was das bedeutet, im Spiegel ist Sonntag. Aber ich weiß oder höre oder sehe, dass Spiegel und Sonntag zwei Worte, deren Bedeutung vielleicht wenig miteinander zu tun haben, ein spiegelndes Ding und eine zeitliche Erscheinung, die werden hier gleich. Und zwar gerade deswegen, weil sie verschieden sind. Der Spiegel ist Sonntag. Der Spiegel ist ein Sonntag. Das ist fast wie eine Gleichung. Im Spiegel ist Sonntag. Das sind Entstehungsprozesse die ganze Zeit. Ich glaube, die Poesie von Celan ist ein durchgehender Entstehungsvorgang. Vielleicht ist das die Poesie allgemein. Bei Celan ist nicht der Untergang für mich das Berührende, sondern das Entstehen. Natürlich wird alles, was man sagt, inzwischen auch als eine Inszenierung dargestellt. Immer ist das Gesagte auch etwas, was inszeniert ist. Aber nehmen wir doch mal an, dass hier jemand spricht, der absolut ernst bei der Sache ist. Und ich glaube, das ist Celan. Im Spiegel. Was bedeutet Spiegel? Man kennt das Spiegelmotiv. Man kennt vielleicht das Wort Selbstbespiegelung, eine Selbsthinterfragung. Das ist Poesie. Immer nicht ignorieren zu können, zum Beispiel den Tod nicht ignorieren zu können. Im Traum wird geschlafen, Dichtung wird manchmal als Traum dargestellt, als ein Halbschlaf, vielleicht sogar als etwas, in dem man bewusster ist als am Tage. Und dann der Mund redet wahr, die Wahrhaftigkeit der Dichtung, die Wahrhaftigkeit des absoluten Ernstes von Celan, also die ihm eigene Wahrheit, die er ausspricht. Er sagte später im Leben, er hätte anfangs in seinen Gedichten, vielleicht sogar auch in der Todesfuge, manches verklärt. Ich glaube, diese Strophe im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr, ist noch einmal eine Strophe, die sagt, ich möchte nicht mehr verklären. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr. Aus gutem Grund hat das Buch diesen Titel, in dem das Wort und steht. Also Mohn und Gedächtnis stehen in diesem Titel nicht gegenüber, sondern in einer Corona vielleicht oder in einem liebenden Verhältnis oder in einer Zusammengehörigkeit. Also Mohn ist nicht das Gegenteil von Gedächtnis, sondern die verstärken sich beide. Vielleicht ist da etwas Paradoxes im Spiel, dass nämlich Mohn um Gedächtnis ergänzt wird und Gedächtnis um Mohn ergänzt wird. Also Mohn und Gedächtnis höre ich nicht grundsätzlich anders als einen Vers wie es ist Zeit, dass es Zeit wird. Also Mohn und Gedächtnis ist für mich im Titel eine Wiederholung, ausgedrückt in zwei Worten, die sich nicht wiederholen. Und das ist eine der großen Leseerfahrungen, glaube ich, dass das Verlieren ein Finden ist. Und um zum Finden zu kommen, ein Verlieren notwendig ist. Also dieses Gedicht Corona sagt für mich eigentlich auf andere Weise das Gleiche wie Marianne. Marianne, fliederlos ist dein Haar, dein Antlitz aus Spiegelglas. Von Auge zu Aug zieht die Wolke wie Sodom nach Babel. Wie Blattwerk zerpflückt sie den Turm und tobt um das Schwefelgesträuch. Dann zuckt dir ein Blitz um den Mund, jene Schlucht mit den Resten der Geige. Mit schneeigen Zähnen führt einer den Bogen. O schöner tönte das Schilf. Geliebte, auch du bist das Schilf und wir alle der Regen. Ein Wein ohnegleichen dein Leib und wir bechern zu zehnt. Ein Kahn im Getreide dein Herz, wir rudern ihn nachtwärts. Ein Krüglein Bläue, so hüpfest du leicht über uns und wir schlafen. Vorm Zelt zieht die Hundertschaft auf und wir tragen dich zechend zu Grabe. Nun klingt auf den Fliesen der Welt der harte Taler der Träume. Nirgends fragt es nach dir. Der Ort, wo sie lagen, er hat einen Namen, er hat keinen. Sie lagen nicht dort. Etwas lag zwischen ihnen, sie sahen nicht hindurch. Sahen nicht, nein, redeten von Worten. Keines erwachte, der Schlaf kam über sie. Es ist möglicherweise, wie soll ich sagen, ungut. Aber ich habe die Engführung vor dem Hintergrund, dass für mich von früh an, so ab dem 7., 8. Lebensjahr, Sprachliches eine enorme Rolle gespielt hat, oft in Teilen gelesen als die für mich traurige Rekapitulation von etwas, worin ich im familiären Unausgesprochenen groß geworden bin, das vor meiner Haut sofort die früh erfahrene, radikale, bis an die mörderische Absicht gehende Bedrohung innerhalb der familiären Situation spürbar war. Meine ganze Befangenheit diesem Text gegenüber wäre die Unbefangenheit in der Verletzung, die sich für mich hier ausdrückt. Ich weiß keinen vergleichbaren Text, ist ja wirklich jetzt ein sehr dünnes Wort dafür, aber ich weiß kein anderes poetisches Stück im Sinne Musikalität, thematischer Verarbeitung, das mich derartig affizieren würde wie dieses. Es ist ein Gesang, ja, ein Gesang von einer unglaublichen. Die Vergleiche sind nicht gut. Das Trinklied vom Jammer der Erde oder die Kindertotenlieder von Mahler, das geht so in diese Richtung. Kam, nirgends, fragt es. Ich bin's, ich lag zwischen euch, ich war offen, war hörbar, ich tickte euch zu, euer Atem gehorchte, ich bin es noch immer, ihr schlaft ja. Schau, ich schau da jetzt drauf, ja. Ich bin's. Ich lag zwischen euch, ich war offen, war hörbar, ich tickte euch zu, euer Atem gehorchte, ich bin es noch immer, ihr schlaft ja. Also das ist Atem am Wieder. Der Versuch meines Stiefvaters, mich zu ersticken, ist hier im Moment für mich jetzt wieder beim Lesen völlig da. Das zeigt einem Zuhörer, wenn ich jetzt darüber spreche, was mit Gedichten geschehen kann, die unter bestimmten Umständen auf einen bestimmten Leser treffen und diese recht trockene Beschreibung Sender-Empfänger sich plötzlich völlig anders schließt. Und ich weiß, dass es das gibt, ich weiß das, ich kenne es, ich habe es gelesen, es ist aber in dieser Affizierung, ist es für mich schon ein Grund, das zu überwinden, damit ich nicht in diesem Hof der Bedrohung bleibe. Und von diesem Jenseits der Kastanien, davon muss ich weitergehen. Ich kann aber nicht so tun in meiner Situation, als wüsste ich nicht, dass es das gibt. Von daher kommt immer mal wieder eine Annäherung an dieses poetische Werk, um nach meiner Empfindung deutlich zu machen, dass jenseits dessen geschrieben werden kann, dass es Gedichte jenseits dessen gibt. Und ich will wirklich nicht nach einem berühmten Frankfurter Philosophen jetzt in diesem Zusammenhang unter Nennung eines bestimmten Ortes in Polen befragt werden. Eine Gauner- und Ganovenweise gesungen zu Paris en Pré-Pontoise von Paul Celan aus Czernowitz bei Salagora. Ein Motto von Heinrich Heine an Edom. Manchmal nur in dunklen Zeiten. Damals, als es noch Galgen gab. Damals, als es noch Galgen gab. Da, nicht wahr? Da, nicht wahr, gab es. Gab es ein Oben? Ein Oben. Wo bleibt mein Bart? Wind? Wo mein Judenfleck? Wo mein Bart, den du raufst? Krumm war der Weg, den ich ging. Krumm war er, ja. Denn, ja, er war gerade. Heia, krumm, so wird meine Nase Nase. Und wir zogen auch nach Friaul. Da hätten wir. Denn es blühte der Mandelbaum. Mandelbaum, Bandelmaum, Mandeltraum, Trandelmaum und auch der Machandelbaum. Handelbaum. Heia. Aum. Au revoir. Aber er bäumt sich der Baum, auch er steht gegen die Pest. Was soll man dazu noch sagen? Ah, nix. Die Zeit, dass es noch Galgen gab, da gab es noch ein Oben. Ja. Fertig. Ein bisschen dran ziehen, dann kriegt er keine Luft mehr. Fertig, ab, Genick kaputt. Nein, es ist ein bitterer Gesang und ich kann das ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig besser als gut verstehen. Es gibt gelegentlich in der Verletzung, Herabwürdigung, die von außen kommt, eine Möglichkeit, sich in der ironisierten Ironie, in der Einkleidung der Freundlichkeit, so radikal zu wehren, man fegt das weg, was einen verletzt. Und dieses Ding hier ist vor so einem solchen Hintergrund geschrieben. Das Gedicht ist völlig klar, man muss ein bisschen was wissen, sollte man immer ein bisschen was wissen. Grandios. Zu den bekanntesten Äußerungen von Celans poetologischer Art gehört ja, dass das Gedicht sich am Rand des Verstummens behauptet. Könnte man sagen, welcher Rand ist das? Ist es immer ein anderer? Ist es immer derselbe? Ich glaube, es gibt ganz viele Arten und Weisen des Verstummens und insbesondere für Dichter. Insbesondere sogar für Celan, weil er Kämpfe auszufechten hatte, die wir Gott sei Dank schon wieder vergessen haben oder vergessen mussten. Das heißt, sein deutsches Sprachmaterial war ein anderes als unseres heute, also geschichtlich ganz anders determiniert und kontaminiert vor allen Dingen. Andererseits ist das eine der wenigen Kunstformen, die immer mit vorgefertigtem Material arbeiten müssen und aus diesem vorgefertigten Material schöpfen müssen. Das heißt, man hat immer eine Endlichkeitserfahrung. Also es ist schon schwer genug, ein gutes Gedicht zu schreiben. Natürlich bedarf es an Glück und Zufall, dass man die Flaschenpost wiederfindet, dass sie angeschwemmt wird an ein Ufer, dass man sie überhaupt findet, sie öffnet und dass das, was dort steht auf dem Zettel, nicht verwaschen ist. Aber er geht dieses Risiko ein, niemals verstanden, niemals gefunden, niemals gelesen zu werden. Deine Augen im Arm. Deine Augen im Arm, die auseinandergebrannten. Die auseinandergebrannten. Dich weiterwiegen. Dich weiterwiegen. Im fliegenden Herzschatten. Im fliegenden dich, Herzschatten. Dich. Wo? Wo? Mach den Ort aus. Mach's Wort aus. Mach den Ort aus. Lösch. Mach's Wort aus. Miss. Lösch. Miss. Aschenhelle, Aschenelle, geschluckt. Aschenhelle, Aschenelle. Vermessen, geschluckt. Entmessen. Vermessen, verortet, entmessen, verortet, entwortet. Entwortet. Entwo. Entwo. Aschen schlug auf, deine Augen im Arm. Aschen schlug auf, deine Augen im Arm. Immer. Immer. Ich bin es noch immer, ihr schlaft ja. Ja, dieses ihr schlaft ja, das höre ich sofort als Mohnerscheinung. Ja. Und das Unverlöschbare in diesem ich bin es noch immer. Diese Grundspannung, die höre ich in dem Vers. Ja. Ich bin es noch immer, ihr schlaft ja.